Augen auf News. Was ist eigentlich HAB? Ein Artikel von diefremdenwelten.de. Das ist die Abkürzung für High Frequency Active Auroral Research Program. Dahinter verbirgt sich einer der stärksten Kurzwellensender der Welt, ein teils ziviles, teils militärisches Forschungsprogramm der USA, bei dem hochfrequente elektromagnetische Wellen zur Untersuchung der oberen Atmosphäre, insbesondere Ionosphäre, eingesetzt werden. Weitere Forschungsziele sind Erkenntnisse auf den Gebieten der Funkwellenausbreitung, Kommunikation und Navigation. Betrieben wird die Anlage der Nähe von Gakona in Alaska von der University of Alaska, der US Air Force und der US Navy. Insgesamt waren 14 Universitäten an der Planung der Anlage beteiligt. Diese Anlage ist zwar die bekannteste, aber bei Weitem nicht die einzigste auf dieser Welt. Weitere Forschungsanlagen befinden sich in Norwegen, Projekt Icecat, und Spitzbergen, eine ältere Anlage nahe Fairbanks, Alaska, und Arecibo in Puerto Rico, ebenfalls in Russland, Projekt Sura, nahe Nischni Novgorod. Diese Aufzählung wird bei weitem nicht vollständig sein. Die HAB-Sendeanlage soll in der Lage sein, bis zu 100 Milliarden Watt in die Ionosphäre zu schicken. Beim HAB-Projekt wird unter anderem der sogenannte Transistoreffekt der Ionosphäre ausgenutzt. Das bedeutet, dass man mit einer verhältnismäßig geringen Leistung eine im wahrsten Sinne des Wortes Energielawine ins Rollen bringen kann. Die Ionosphäre spannt sich wie eine gigantische Kondensatorplatte um den gesamten Erdball. Wenn man nun in der Lage ist, durch das Einwirken von Hochfrequenzwellen auf die Ionosphäre das Ladungsniveau zu beeinflussen, dann kann man sich auf diese Weise eine gigantische Energiekanone bauen. Man könnte gezielt den Luftraum energetisieren und innerhalb diesem Bereich alle Elektronik zerstören oder gar Explosionen aus Geisterhand zu erzeugen. Das wäre die perfekte Strahlenwaffe. Eine andere Anwendung wäre die gezielte Wetterbeeinflussung durch Änderung des Ladungsgefüges in den Luftschichten. Ebenfalls möglich und schon praktiziert, die Bewusstseinsbeeinflussung. Die Hochfrequenzwellen der Sendeanlage werden als Träger benutzt und mit niederfrequenten Schwingungen modelliert. Wenn man ein Schwingungsmuster benutzt, das sich im Reaktionsfenster des menschlichen Gehirns befindet, so ist man quasi in der Lage, Informationen telepathisch zu übertragen. Man wäre in der Lage, alle Dinge zu veranlassen, die auch per Telepathie oder Hypnose möglich wären. Den Schweinereien auf diesem Gebiet wären dann keine Grenzen gesetzt. Wer sich auf diesem Gebiet auskennt, kann sich vorstellen, was dann alles möglich ist. Das wäre die perfekte Bewusstseinskontrolle. Nun kann man behaupten, dass das alles Quatsch ist, denn das Gehirn lässt sich doch nicht so ohne weiteres von elektromagnetischen Wellen beeinflussen. Das ist falsch, denn man kann eindeutige Reaktionen auf dem EEG erkennen, wenn das Gehirn in einem bestimmten Frequenzband bestrahlt wird, das nicht experimentell nachgewiesen ist. Neben der Beeinflussung des Unterbewusstseins hätte man sogar Zugriff auf das Endokrine-System, das verheerende Folgen auf dem gesundheitlichen Gebiet nach sich ziehen kann. Da das Militär an den Projekten beteiligt ist, nehme ich an, dass die zivilen Projekte nur zur Tarnung und Rechtfertigung laufen, aber die Hauptinteressen hinter der Verwendung eher gegen den Menschen als für den Menschen stehen. Ganz zu schweigen von den hochgeheimen Patenten, die der Öffentlichkeit vorenthalten werden. Nebenbei bemerkt, kann man mit Hilfe von 11 Wellen Extreme Long Frequency, also extrem langen Wellen, die oberen bis mittleren Erdschichten durchleuchten. Somit ist man in der Lage, tiefe Schutzbunker oder Laboratorien, egal wo auf der Welt, auszuspionieren. Es ist zwar die Rede von U-Boot-Kommunikation, ich denke, dass man heutzutage diese Dinge aus dem Weltraum regeln kann. Sehr tief gelegene militärische Anlagen, vielleicht noch verborgen unter Hochgebirge, wie man aus dem Weltraum nicht mehr orten können. Man kann natürlich auch seismische Wellen auswerten. Diese sind jedoch zu sehr von den tektonischen Verhältnissen abhängig. Bekanntlich werden geheime Militärbasen gegen Abhöraktionen gesichert, sodass sie komplett geschirmt sind, also auch gegen Elfwellen geschützt werden. Es treten Laufzeitänderungen der Elfwellen durch Beugung an der Schirmfläche auf. Genau das kann man ausnutzen und letztendlich im Rechenzentrum die gemessenen Daten auswerten. Dort erscheint dann der komplette Bunkerkomplex als Umriss auf dem Monitor. Man kann dann statische Berechnungen durchführen und im Kriegsfall die Trefferkoordinaten für die Bunkerwaffen exakt bestimmen. Alles in allem ist es schon gigantisch, was sich so hinter diesem unscheinbaren Antennenfeld verbirgt. Ob das alles Fantasie ist, müssen Sie selbst beurteilen. Eine weitere Möglichkeit, auf das menschliche Bewusstsein einzuwirken, ist das Handynetz. Mittlerweile ist schon bekannt, dass die Handystrahlung, die Mikrowellenstrahlung, die Blut-Hirn-Schranke öffnen kann, was zu erheblichen gesundheitlichen Schäden führen kann. Ebenfalls neigt das Blut zum Verklumpen, wenn es der Mikrowellenstrahlung ausgesetzt wird. Das hätte unmittelbar eine Steigerung des Infarkt- oder Schlaganfallrisikos zur Folge. Des Weiteren ist es möglich, die hochenergetische gepulste Mikrowellenstrahlung mit L-Wellen zu modulieren. Damit hätte man die ideale Basis geschaffen, Bewusstseinskontrollprojekte zielgenau auf die Bevölkerung auszuüben. Das Handynetz ist zur heutigen Zeit sehr fein aufgeschlüsselt durch hunderte Sendeanlagen, sodass eine Handyortung bereits mit sehr hoher Auflösung möglich ist. Wäre man in der Lage, den Mikrowellenträger mit L-Wellen zu modulieren, dann könnte man örtlich sehr begrenzt und zielgenau Bewusstseinskontrolle ausüben. Das ist die eine Variante. Die andere Variante: innerhalb bewohnter Gebiete sind 11 Sender stationiert. Das beste Beispiel ist die 11 Senderanlage unter dem Flughafen Tempelhof in Berlin. Die Senderantenne kann man nicht sehen, da sie unterirdisch installiert ist. Sie hat nichts mit dem weiterhin sichtbaren Radarturm zu tun. 11 Wellen erfordern aus physikalischen Gründen Antennenkonstruktion gigantischen Ausmaßes. Das Problem löst man, indem man eine Spule konstruiert, die einen Durchmesser von hunderten Metern besitzt. Das Magnetfeld, was sich um die Spule aufbaut, sendet die 11 Wellen aus, wenn diese Spule mit Wechselstrom entsprechender Frequenz betrieben wird. Diese Wellen breiten sich bekanntlich im Erdreich aus, werden von der Erdoberfläche gebeugt und können somit erhebliche Reichweiten erzielen. Jetzt steht die Frage, welchen Zweck diese Anlage dient. Man müsste die ausgesendeten Wellen analysieren, um daraufhin auf deren Zweck zu spekulieren. Alles, was von den Betreibern aus dazu veröffentlicht wird, eine Ausrede. Jederzeit könnten über diese Sendeanlage bewusstseinsverändernde Signale gesendet werden. Die Sendeanlage in Berlin ist nicht die einzige. Es gibt ein ganzes System von Sendeanlagen, das, denke ich, einen gigantischen Sendeapparat darstellt, von dem der Tempelhofer Sender nur ein Fragment darstellt. Ich gehe mal davon aus, dass es möglich ist, alle diese Sendeanlagen synchron zu betreiben, um eine flächendeckende Wirkung über einen ganzen Kontinent zu erreichen. Wer da nicht misstrauisch wird, ist entweder stutzig oder naiv.